Wein in großen Mengen oder in verschiedenen Sorten gab es freilich nicht. Ebenso fehlte auch Madeira, das war übertrieben. Aber immerhin gab es Wein. Es gab auch Wodka, Rum und Portwein. Alles von schlechter Qualität zwar, aber in ausreichender Menge. An Speisen waren außer dem obligaten Reisauflauf Kutia 3 oder 4 Gerichte vorhanden, unter anderem auch Blini, alles aus der Küche von Amalia Ivanovna. Dazu wurden 2 Samovare aufgestellt für Tee und Punsch, die nach dem Essen gereicht werden sollten. Katharina Ivanovna hatte alles nur mit der Hilfe eines Mieters eingekauft, eines armseligen Polen, der bei Frau Lippewechsel wohnte. Er hatte sich sofort Katharina Ivanovna zur Verfügung gestellt, lief den ganzen gestrigen Tag und den ganzen heutigen Vormittag unermüdlich und sozusagen mit heraushängender Zunge herum, wobei er sich besondere Mühe gab, damit man dies auch bemerke. Wegen jeder Kleinigkeit kam er zu Katharina Ivanovna, um sie zu fragen. War ihr sogar in die Läden nachgelaufen, nannte sie als Tochter eines Obersten fortwährend Frau Oberst und wurde ihr zuletzt bis zum Überdruss lästig, obwohl sie zuerst behauptet hatte, dass sie ohne diesen hilfsbereiten und großmütigen Menschen vollkommen verloren wäre. Es gehörte zu Katharina Ivanovnas Charakter, den ersten Besten, der über den Weg lief, mit den hellsten und schönsten Farben zu schmücken, ihn so zu loben, dass es manchmal peinlich wurde, sogar allerhand Geschichten zu seinem Lob frei zu erfinden, selber daran vollkommen aufrichtig und ehrlich zu glauben und dann plötzlich mit einem Mal sich enttäuscht zu fühlen, alles abzubrechen, den Menschen womöglich zu beschimpfen und hinauszujagen, den sie noch vor einigen Stunden buchstäblich angebetet hatte. Dabei hatte sie von Natur aus einen heiteren, fröhlichen und friedfertigen Charakter. Aber infolge des ununterbrochenen Unglücks und Misserfolgs begann sie dermaßen leidenschaftlich zu wünschen und zu verlangen, dass alle Menschen in Frieden und Freude leben sollten und anders nicht leben durften, dass der geringste Missklang im Leben, die allerkleinsten Misserfolge, sie sofort in Wut versetzten und sie dann unmittelbar nach den rosigsten Hoffnungen und Fantasien begann, ihr Schicksal zu verfluchen, alles, was ihr unter die Hände geriet, zu zerreißen und fortzuwerfen und mit dem Kopf an die Wand zu schlagen.